Vertrauenswürdigkeit einer Organisation. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Organisationen die zweite große Quelle von Vertrauen sind. Wenn vertrauenswürdige Leute in Strukturen und Systemen arbeiten, die nicht an den Werten ausgerichtet sind, denen die Organisation sich verschrieben hat, werden nicht vertrauenswürdige Systeme stets dominieren. Es wird einfach kein Vertrauen geben. Durch Tradition und kulturelle Erwartungen graben diese Systeme und Prozesse sich allmählich so tief in die Organisation ein, dass sie viel schwerer zu ändern sind als individuelles Verhalten. Die XQ-Daten bestätigen, dass es in Organisationen eine gravierende Vertrauenslücke gibt. Nur 48% der Befragten sagten, ihre Organisationen würden den Werten, denen sie sich verschrieben haben, im Großen und Ganzen gerecht. So verschreiben sich fast alle Organisationen den Werten Teamarbeit und Kooperation, haben aber tief eingebettete Systeme, die den internen Konkurrenzkampf belohnen. Ich erzähle oft die Geschichte, als ich einmal für ein Unternehmen gearbeitet habe, in dem kein Geist der Kooperation herrschte. Der CEO konnte einfach nicht verstehen, dass seine Leute nicht kooperieren wollten. Er hatte es gepredigt, er hatte für entsprechendes Training gesorgt und unermüdlich dazu ermuntert. Doch es entstand keine Kooperation. Während unseres Gesprächs sah ich zufällig, dass ein Vorhang hinter dem Schreibtisch des CEO nicht zugezogen war. Dahinter hing ein Schaubild von einem Pferderennen. Links waren alle Pferde aufgereiht. Sie trugen jeweils ein ovales Bild mit dem Gesicht eines der Manager. Am Ende der Rennstrecke lockte ein Reiseplakat von den Bermudas, auf dem ein verliebtes Paar Hand in Hand über einen weißen Sandstrand ging. Bitte stellen Sie sich die Widersprüchlichkeit in dieser Ausrichtung einmal vor. Auf der einen Seite: Na los, lassen Sie uns zusammenarbeiten. Wir wollen kooperieren, dann werden Sie mehr verdienen und besser sein. Sie werden glücklicher sein und es wird Ihnen mehr Spaß machen. Auf der anderen Seite das Bild hinter dem Vorhang: Wer von Ihnen gewinnt die Reise auf die Bermudas? Der CEO fragte mich noch einmal: Warum wollen meine Mitarbeiter nicht kooperieren? Weil Systeme immer stärker sind als Rhetorik. Eine der großen Erkenntnisse von William Edwards Deming, dem Vater der Qualitätsbewegung, war, dass mehr als 90% der Probleme in den Organisationen systemisch sind, also aufgrund der Strukturen entstehen. Sie werden nicht, wie Deming es ausdrückte, speziell oder durch die Leute verursacht. Da aber Menschen die Programmierer sind und die Systeme die Programme, sind letztendlich Menschen für jene Systeme verantwortlich. Die Systeme und Strukturen sind Dinge. Sie haben nicht die Freiheit zu wählen. Die Führung kommt also immer noch von den Menschen. Sie entwerfen die Systeme und alle Organisationen erhalten diejenigen Ergebnisse, für die diese Systeme gestaltet wurden und auf die sie ausgerichtet sind. Viele aufrichtige Leute sind inkompetent, wenn es um die Entwicklung von Systemen für ihre Organisationen geht. Andererseits sind manche kompetenten Leute unehrlich und reden mit gespaltener Zunge. Die Organisationen können aber nur vertrauenswürdig sein, wenn sie Charakter und Kompetenz haben. Einfach ausgedrückt: Koordination ist institutionalisierte Vertrauenswürdigkeit. Das bedeutet, dass eben die Prinzipien, die die Leute in ihr Wertesystem eingebaut haben, die Grundlage für die Gestaltung der Strukturen, Systeme und Prozesse bilden müssen. Auch wenn die Umgebung, die Marktbedingungen und die Leute sich ändern, die Prinzipien ändern sich nicht. In der Sprache der Architektur gibt es eine gute Formulierung dafür: Die Form folgt der Funktion. Mit anderen Worten: Die Struktur folgt dem Zweck. Die Koordination folgt der gemeinsamen Visionsentwicklung. Disziplin manifestiert sich sowohl in der Person als auch in der Organisation. Im Kontext der Organisationen nennt man die Disziplin Koordination, da man seine Strukturen, Systeme, Prozesse und die Kultur so erschafft, koordiniert und ausrichtet, dass die Vision verwirklicht werden kann. Wenn das Wertesystem sowohl auf lange als auch auf kurze Sicht fokussiert ist, sollte auch das Informationssystem so fokussiert sein. Wenn im Wertesystem Kooperation und Synergie ganz oben stehen, sollte auch das Belohnungssystem Kooperation und Synergie berücksichtigen. Natürlich sollten individuelle Bemühungen und Leistungen ebenfalls anerkannt und belohnt werden. So kann die Größe des Kuchens, der für die Belohnungen zur Verfügung steht, auf Kooperation und Synergie basieren. Das Kuchenstück, das ein bestimmter Mitarbeiter bekommt, aber von seinen individuellen Leistungen in einem sich untereinander ergänzenden Team abhängen, sodass sowohl Interdependenz als auch Unabhängigkeit gefördert werden. Viele Organisationen machen den Fehler, nur die individuellen Leistungen zu belohnen, die kooperativen aber zu vernachlässigen. Der Wert Kooperation ist dann nicht in das Anerkennungs- und Belohnungssystem eingebettet, sondern kaum mehr als ein Lippenbekenntnis. Da jeder seine eigenen Ziele verfolgt, passen die Leute sich gern Belohnungssystemen an, die den individuellen Leistungen einen hohen Stellenwert einräumen. Selbst wenn Teamarbeit erforderlich ist, um dem Kunden optimal zu dienen, wird sie ausbleiben und das Ergebnis wird das Scheitern im Markt sein. Es ist nicht so, dass die Leute nicht zusammenarbeiten wollen, doch das System belohnt eben die individuellen Leistungen oder den internen Wettbewerb. Wie bereits gesagt, Systeme werden letztlich immer stärker sein als Rhetorik oder gute Absichten.